Der verehrte Marschall Kim Jong-un schickte dem Kreis Samjiyun Propaganda- und Agitationsmittel und Fahrzeuge als Geschenk. Eine Veranstaltung zu deren Übergabe fand am 1. Juni vor Ort statt. Daran waren Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und des Bereiches der historischen revolutionären Gedenkstätte, Propagandisten und Werktätige im Kreis beteiligt.